versuchen stets zu nauschen, lässt man sich allein, lässt man sich allein. Leicht sind Mädchen zu verraschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das so verwunderlich sein, soll das so verwunderlich sein. Mädchen haben frisches Blut und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Schmeckt so gut, schmeckt so gut. Doch das Naschen vor dem Essen nimmt den Appetit, nimmt den Appetit. Manche kann die das vergessen, um den Schatz, den sie besessen, und um ihrem liebsten Miet, und um ihrem liebsten Miet. Väter, lasst euch's Warnung sein, sperrt die Zuckerblättchen ein, sperrt Zuckerblättchen ein. Väter, lasst euch's Warnung sein, sperrt die Zuckerblättchen ein. Sperrt die Zuckerblättchen ein, sperrt die jungen Mädchen ein. Sperrt die jungen Mädchen die Zuckerblättchen ein, sperrt sie ein, sperrt sie ein. Sperrten Raken, ließen Tag und Nacht bewahren.